Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 820 an Schiller. Da meine Ankunft noch vor den Ablauf Ihres Geburtstages trifft, so säume ich nicht, Ihnen noch meinen besten Glückwunsch, von dem Sie schon überzeugt sind, ausdrücklich und schriftlich zu überschicken und zugleich auf morgen als zum zweiten Feiertag zur bekannten freundschaftlichen Zusammenkunft einzuladen. Weimar am 10. November 1801. G.